Wenn man bedenkt, dass die Strecke Hamburg-München, die Strecke München-Hof, beispielsweise, in 8 Stunden zu schaffen ist, auch schon in 7. Also ich habe sie schon in 7 geschafft. Wenn man dies also bedenkt, kommt immer auf den Fahrer. So ist dies kein Grund für allgemeine Motorisierung. Noch nicht. Wenn man aber bedenkt, was darin seinen Ausdruck findet. Freiheit, Unabhängigkeit. So ist der eigene Wagen ein Stück Persönlichkeit im Zeitalter der Massen. Man saust so dahin. Man saust doch dahin. Der Alltag ist, den man überholt. Im Auto ist stets Feiertag. Und vor allem hat man das Gefühl, ein herrliches Gefühl. Es geht vorwärts, vorwärts, vorwärts, vorwärts. Ein Polizeibericht über Verkehrsstörungen liegt nicht vor. Vielleicht hätten wir Oma doch nicht mitnehmen sollen. Wegen Oma fahren wir doch nach Bodenbach. Ja, trotzdem. Keine 3 Stunden. Für Oma ist das viel. Sie fährt mit und damit gut. Sitzt auch bequem, Oma? Sie schläft. Die Gute. Hat sie sich angeschnallt? Hat sie. Du musst noch den Sturzhelm aufsetzen. Ach, lästig. Vorschrift. Lass dir alles vorschreiben. Sturzhelm, Beinschienen. Tja, alles für die Sicherheit. Schöner Tag. Bisschen voll, die Autobahn. Tut aber gut, mal rauszukommen. Sehr gut. Deine Idee. Deine? Du hast gesagt, ob wir nicht mal rausfahren sollten. Darauf du? Warum nicht nach Brunnenbach? In Omas alte Heimat. Hauptsache, man kommt mal raus. Manchmal hält man es nicht aus. Was? So ein Sonntag in der Wohnung. Bist du sehr hübsch? Ich beklage mich ja nicht. Bin mit den 3 Zimmern sehr zufrieden. Es war eine gute Idee von dir, an den Stadtrand zu ziehen, in dieses Hochhaus, 14. Stock. Beklag mich mit keinem Wort. Na also. Ja, aber manchmal hält man es nicht aus. Das verstehe ich nicht. Du bist auch nicht den ganzen Tag dort. Du bist in deinem Institut, hast Gesellschaft, Abwechslung. Arbeit. Du kannst dich mit deinen Kotztheken beschäftigen. Kotztheken? Hast jedenfalls zu tun. Du nicht? Ich bin ja kein Historiker. Ach, ist auch nicht immer interessant, die Geschichte. Kann sehr ermüdend sein. Eins der Leerlauf. Ob die Kotztheken nun ein Matriarchat hatten oder ein Patriarchat, ob sie... Also gestern allerdings, da habe ich was Interessantes gefunden bei Kretschmann. So? Also Kretschmann meint, die Kotztheken hätten noch zu einer Zeit in Höhlen gehaust, als sie ihrem kulturellen Stand nach längst die Höhlenzeit hinter sich gelassen hatten. Ist doch komisch, ne? Richtige Höhlenkultur mit unterirdischen Palästen, Straßen, mit ganzen Städten, die in irgendwelchen Tunneln lagen. Ja, stell dir mal vor, in Tunneln haben die gehaust. Wahrscheinlich mehr aus Aberglauben erwarteten den Untergang. Hörst du eigentlich zu? Doch. Nein, du hörst mal wieder nicht zu, Marianne. Versteh davon nichts. Oh Gott, du mein süßes Dummchen, du. Im Bodenbacher Raum muss mit Störungen gerechnet werden. Wohin fahren wir? Nach Bodenbach, Oma. Richtig, nach Bodenbach. In deine alte Heimat. Scheußliches Nest. Aber Oma... Ganz scheußlich. Grau in Grau. Lustig seht ihr aus mit euren Sturzhelmen. Sind nötig bei dem Verkehr. Den gab es in Brodenbach nicht. Auch keine Autobahn. Und keinen Tunnel. Welchen Tunnel? Den Ilmau-Tunnel. Direkt vor Brodenbach. Durch die Ilmau führt kein Tunnel. Doch, seit einem Jahr. Kürzt die Strecke um die Hälfte ab, Oma. Die Störung im Brodenbacher Raum nimmt zu. Mit leichter Stauung muss gerechnet werden. Ist dies schon Brodenbach? Dies ist noch die Autobahn, Oma. Warum haltet ihr denn hier? Ja, weil da vorne irgendeine Stauung ist. Kommt davon, wenn man einen Tunnel baut. Aber das hat doch mit dem Tunnel nichts zu tun, Oma. Vielleicht doch. Ach, wäre ich doch nur in den Botanischen Garten gegangen. Dahin kommt man zu Fuß. Und schön soll es da sein. Der Hibiskus steht in Blüte. Was stimmt? Dass die Zäune elektrisch geladen sind. Welche Zäune? Links und rechts von der Autobahn. Ach, tatsächlich. Zäune. Mindestens 3 Meter hoch. Die sieht man sonst gar nicht bei dem Verkehr. Elektrisch geladen sollen die sein. Warum denn? Ja, weil es immer wieder vorgekommen ist, dass bei Stauung und so, dass da irgendjemand plötzlich aus der Reihe ausgebrochen ist. Dass er einfach gegen den Zaun gefahren ist. In Panik, Verzweiflung. So Menschen gibt es. Dass die Zäune schließlich elektrisch geladen worden sind. Die haben einfach gar keine Nerven. Neulich soll trotzdem einer dagegen gefahren sein. Ganz scheußlich, der Wagen verbrannt, der Fahrer verkohlt. Ach, nicht so laut. Das stimmt aber. Da braucht doch die Oma nicht zu hören. Dass hier neulich einer verunglückt ist? Ach, das war ganz harmlos, Oma. Nicht ganz harmlos. Verbrannt ist er. Stand doch in der Zeitung. Ach, Gräuelmärchen. Jeden Tag steht sowas in der Zeitung. Komisch, dass man selber nie sowas sieht. 20.000 sterben jährlich auf der Autobahn. Aber noch niemals habe ich einen gesehen. Ob wir da heute mehr Glück haben? Na, ich hoffe nicht. Ich schon. Soll immer spannend sein, ein Unfall. Dann kommt die Polizei mit Sirene und Blaulicht. Manchmal sogar durch die Luft. Dann ist es nicht so langweilig. Wie hier, wenn man warten muss. Nur warten. Es ist wirklich ärgerlich. Da geht's ja gleich weiter. Oh, dann die Hitze. Richtig schwül. Was machen eigentlich diese jungen Leute da am Straßenrand? Winken. Nett. Die winken, weil sie mitgenommen werden wollen. Warum nimmt sie niemand mit? Soll sich doch selber Autos kaufen. Davon gibt es schon genug. Oma. Wenn aber nun in jedem Wagen, jeder Platz, zum Beispiel hier in unserem... Also bitte, bitte nehmen wir einen von diesen Typen mit, damit er auf unsere Kosten spazieren fahren darf. Hallo, Sie da, junger Mann. Ach, wie der läuft, wie der sich freut. Wir können Sie bis Brodenbach mitnehmen. Bis Brodenbach. Rück mal ein bisschen, Oma. Rück mal. Wird aber nicht billig. Wir wollen nichts bezahlt haben. Ja, aber ich... Sie? Da geht schließlich der ganze Tag drauf. Muss wenigstens auf meine Kosten kommen. Auf Ihre Kosten? Naja, keine Angst. Bekommen Rabatt. Ist schließlich ein schöner Auftrag. Auftrag? Bin ihm gewachsen. Bin kein Bulle wie mein Kollege da drüben. Aber Reparaturen mache ich mit links. Kann außerdem Karate, Judo... Ja, freut mich für Sie. Meine Stärke ist die psychologische Verteidigung. Besten Dank. Entscheidend kann die sein. Mehr noch als pure Kraft. Nein, kein Bedarf. Warum wollen Sie dann überhaupt einen Leibwächter? Es geht weiter. Leibwächter? Wer war denn das? Ein Verrückter. Sprach aber ganz normal. Doch, ein schöner Tag. Leibwächter. Man braucht ja auch gar nicht so schnell zu fahren. Judo, Karate. Ach, dass man vorwärts kommt. Psychologische Verteidigung. Denkst du immer noch an den Burschen? Doch, ein total Verrückter. Gehört habe ich aber schon von solchen Leibwächtern. Soll ein blühendes Geschäft sein. Warum fahrt ihr eigentlich so langsam? Weil es nicht schneller geht bei dem Verkehr, Oma. Ich habe Durst. Na gleich, Oma. Ich habe jetzt Durst. Na gleich sind wir doch im Brodenbach. Hättest du auch was zu trinken mitnehmen können. Na, hab ich ja. Eine große Kanne Kaffee hinten im Kofferraum. Ach, im Kofferraum. Ich kann ja kurz aussteigen. Ja, doch nicht mitten in der Fahrt. Oh, bei dem Tempo. Wird gleich schneller. Warum haltet ihr? Es muss da vorne wieder eine Stauung sein. Und noch immer kein Tunnel. Nein, ein Verkehrsstau. In der Höhe des Ilmau-Tunnels ist es zu einem größeren Verkehrsstau gekommen. Die Polizei rät zu Umgehungsstrecken. Oh, 2 Stunden schon. Bis zum Horizont. Was? Die Autos bis zum Horizont. Ist noch Kaffee da? Nun Rest. Gib her. Kannst ruhig bitte sagen. Gib bitte den Rest her. Wir sollten ihn für Oma lassen. Oma schläft. Aber wenn sie aufwacht, hat sie Durst. Na Gott, dann hat sie eben Durst. Klaus-Dieter. Da fährt man ihretwegen nach Brodenbach. Steht ihretwegen 2 Stunden auf der Autobahn. Das ist doch nicht Omas Schuld. Mensch, wären wir doch nur in den Botanischen Garten gegangen. Oder zu Hause geblieben. Auf dem Balkon könnten wir jetzt sitzen. Und in aller Ruhe. Gib schon den Kaffee her. So. Den Rest kann die Alte haben. Richtig grausam hast du eben ausgesehen. Zigarettchen, der Nachbar? Ich rauche nicht. Schade. Hätte sie dann nämlich um ihren Kaffee bitten können. Sie haben doch noch welchen, oder? Schon. Ausgetrunken. Ja, ist wirklich schade. So ohne was zu trinken in dieser Hitze. Das ist das wirklich Unangenehme bei diesen ewigen Stauungen. Das einzig Unangenehme. Ja, finden Sie? Na ja, schön ist das andere ja auch nicht gerade. Das Warten und so, ja, braucht eben Geduld. Bleibt ja nichts übrig. Und manchmal kann es auch ganz nett sein, wenn man nette Leute trifft, wie den Dicken dort. Ja, oder wie Sie. Danke. Und Sie haben wirklich keinen Kaffee für mich? Wirklich nicht, leider. Nein. Ja, der Dicke auch nicht. Hat mir gestern Abend den letzten Schluck gegeben. Ein feiner Kerl. Seit gestern Abend sind Sie schon unterwegs? Ja, seit gestern früh. Von so weit kommen Sie? Nordstadt, 300 Kilometer von hier. Was, dafür braucht man einen ganzen Tag? Kein Wunder bei den Stauungen. Ne? Naja, kein Wunder. Ach, manchmal möchte man ja den Karren im Stall lassen, aber das bringt man dann auch nicht wieder übers Herz. Hängt doch so an seinem Vierräder. Ja, also kann mein Chef sagen, was er will. Was sagt er denn? Ja, dass ich nicht den Wagen nehmen soll. Hat ja auch recht gewissermaßen. Aber irgendwie ist man eben doch beweglicher als sein eigener Herr. Und sowas wie hier geht schließlich auch vorüber. Ja, ist ja im Grunde auch gar nicht schlimm. Und wenn das alles überstanden ist, dann lacht man drüber, nicht? Ja, also wie früher bei Preußen. Hat bis zum Hals im Mist gesteckt, hat geflucht, geschimpft, hat Scheiße gesagt. Oh, Verzeihung, gnädigst. Ja, bitte, bitte. Sie sagt es selbst manchmal. Aber dafür hat man später das Gefühl, wirklich etwas geleistet zu haben. Ja, und dann die Kameradschaft hier, ne? Jeder hilft jedem. Sie haben nicht doch noch etwas Kaffee? Zufällig. Wirklich nicht. Doch. Den letzten Schluck. Den allerletzten aber. Ja, reicht mir völlig. Nee, also da kann mein Chef ruhig stöhnen. Von meinem Wagen trennt er mich nicht. Und wenn er es versucht, dann sage ich ganz treuherzig, wenn wir schon Autos versichern, müssen wir auch welche fahren. Kann doch kein schlechtes Beispiel geben. Naja, wen versichern wir denn noch, wenn keiner fährt? Ja, apropos hier. Das ist meine Karte. Alpha-Versicherung. Auch schon dabei? Ja, ich denke schon. Alles versichert an Ihrer Karre? Ja, das Übliche. Das reicht doch heute längst nicht mehr. Gegen Raubmord zum Beispiel haben Sie doch bestimmt nicht abgeschlossen. Raubmord? Eine Brandstiftung, böswillige Beschädigung, nicht unbekannt. Ja, wozu denn das? Sie sind vielleicht gut. Ja, Verzeihung. Ach, der schon wieder. Wäre es vielleicht denkbar? Nee, das habe ich doch schon gestern gesagt. Ich spreche nicht mit Ihnen. Mit dem Herrn hier spreche ich. Sie erinnern sich vielleicht an mich. Ja, nicht, dass ich wüsste. Ich habe Sie heute früh, als Sie auf die Autobahn wollten, hereingelassen. Ich habe Ihnen Platz gemacht. Aus Hilfsbereitschaft. Ließen Sie... Freundlich von Ihnen. Nicht? Sehr freundlich. Dann seien Sie bitte jetzt auch freundlich zu mir. Ja, selbstverständlich, gern. Auf nichts einlassen. Der versucht das bei jedem. Ich muss nämlich dringend vorher. Ja, das müssen wir alle. Nicht zum Spaß. Zu meiner Frau. Sie ist krank, im Urlaub verunglückt. Sofort muss ich zu ihr. Die Ärmste. Sie lassen mich vor, nicht? Sie lassen mich vorbei, gell? Ja, und wenn das geht. Geht nicht. Na, mit ein bisschen guten Willen. Fest, alle ohne Ausnahme. Ja, aber... Schnauze! Ja, wie sprechen Sie denn mit dem Mann? Ja, wie er es verdient. Sie sehen doch, dass er verzweifelt ist. Das sind wir alle. Das ist doch unglaublich, dieser Ton. So werden hier alle. Alle werden hier so. Also, mein guter Mann. Tiere werden Sie, Tiere. Ich würde Ihnen ja gerne behilflich ich sein. Nur auf sich ja, aber ich weiß ja auch nicht, wie. Ich fahre nur einen Kleinwagen. Den könnte man ganz vorsichtig... Ich meine, wenn alle ein bisschen rücksichtsvoll, wenn Sie... Nur ein winziges Stückchen beiseite rücken. Mein Wagen könnte dann vorwärts kommen, wenigstens ein paar Meter. Versichern Sie ihn lieber gegen böswillige Zerstörung. Bald ist es nämlich soweit, wenn Sie nicht gleich verschwinden. Ich stehe schon. Ich stehe schon, ja. Was sich so einer denkt, dringend muss er weiter. Ja, wer denn nicht? Der Dicke will zum Begräbnis seines Vaters. Auf mich wartet der größte Abschluss meines Lebens. Und Sie... Ja, warum sind Sie eigentlich unterwegs? Ja, nur so. Nur so? Ja, kleiner Trip nach Brodenbach, Heimat meiner Großmutter. Sie soll sie noch mal sehen, dachten wir, bevor... Ach, Sie denken, können denken. Ja, was denken Sie denn so? Uns anderen wegen Ihrer Frau Großmama den Platz wegzunehmen? Das ist doch Sonntag. Ja, wo der Verkehr am schlimmsten ist. Ja, schließlich ist es doch nicht verboten. Ja, und auch... Ja, von wem denn? Ja, vom Anstand. Vom primitivsten Anstand. Wenn Sie wissen, was das ist. Hier ist einer nur so auf der Autobahn, Leute. Ein Sonntagsfahrer. Aber meine Herren... Meine Herren! Ruhe! Haben doch mal Schwein gehabt. Baumeln müssen solche wie Sie. Ja, gleich da. Am Zaun. Wäre nicht der Erste. Furchtbare Leute. Pöbel. Aber Unrecht hatten sie ja nicht. Womit? Dass man nicht grundlos die Autobahn verstopfen soll. Siehst du, wohin das führt, soll ja auch verboten werden. Verboten? Völlig zu Recht. Ach, Unsinn. Das stimmt aber. Weiß davon nichts. Und wenn du es tausendmal nicht weißt, kann es trotzdem stimmen. Tausendmal! Hübsch, die Posaunen. Sind Hupen, Oma. Die meinen uns, Klaus-Dieter. Was, uns? Wir sollen endlich fahren. Na, tatsächlich. Sonntagsfahrer. Unten. Die Ilmenmauer. Schön im Abendlicht. Friedlich. Du hast mich vorhin angeschrien. Tut mir leid. Schreist mich oft an in letzter Zeit. Ich? Leise nur, ganz leise. Das merkst du? Aber du schreist mich an. Dass du das merkst? Du bist mit allem unzufrieden. Bin ich auch. Ja, warum nur? Die Wohnung gefällt mir nicht. Ich weiß. 14. Stock. Ich weiß. Diese endlosen Stunden, die ich dort rumhocke. Weiß ich ja alles. Dann warum tust du nichts dagegen? Was denn? Hast du so viel im Kopf? Die gesamte Kultur der Kotztheken. Ob die mit Kohle geheizt haben oder mit Holz, ob die sich unter der Erde oder über der Erde wohler fühlten, kannst du auch mal überlegen, wo ich mich wohler fühle. Auch wenn ich nicht schon seit 1000 Jahren ausgestorben bin. Seit 917 Jahren. Der letzte... Marianne! Alles kotzt mich an! Du bist vulgär. Meine Sache. Ich hasse vulgäre Frauen. Dein Problem. Da überlegt man nun ständig, wie man dir eine Freude macht, will dir einen schönen Sonntag bieten, fährt mit dir nach Bodenbach. Ist das nun euer Tunnel? Das ist er. Ich hab gar nicht gemerkt, wie wir da reingefahren sind. Ist ja imposant. Unheimlich. Aber imposant. Sowas mal zusammenstürzt. Na, wie denn? Wie kann das sein? Es kann nicht sein. Herbert meint, es könne durchaus sein. Herbert, ja. Ein kluger Junge. Altklug vielleicht. Da steht aber was davon. Nach 2 Semestern Tiefbautechniker. Er versteht auch sonst sehr viel. Eitler Besserwisser. Mich hat er neulich gefragt, warum ich eigentlich so unglücklich bin. Ja, was fällt dem Bengel denn ein? Eine hübsche, intelligente Frau wie du und dann mit diesem historischen Langweiler verheiratet. Ach, das hat er gesagt? Wörtlich. Den knöpfe ich mir vor. Das kann doch nichts für seine Menschenkenntnis. Ich habe wieder Durst. Gib dir nichts. Viel trinken soll ich, sagt der Doktor. Sehr viel trinken. Sie muss ihre Tabletten nehmen. Ja, was denn für Tabletten? Oma nimmt abends Tabletten, sind für sie lebenswichtig. Könnte dir eigentlich schon mal aufgefallen sein. Schließlich deine Oma. Ja, dann soll sie doch nehmen. Du musst etwas zum Trinken haben. Ja, ich hab doch nichts. Fahren müssen schneller, damit wir bald da sind. Geht hier nicht schneller. Ach, du Schleichsitz. Krass, wieder! Ja, was ist denn? Das ist... Ja, Herrgott, das ist eine Stauung. Du riech dich doch nicht auf. Ja, sag nur nicht, gleich geht's weiter. Aber vielleicht geht's ja gleich weiter. Klaus Dieter. Ach Gott, in den Wahnsinn wird man hier getrieben. Systematisch in den Wahnsinn. Stell den Motor ab, ich will nicht auch noch ersticken. Verzeihung. Ach, der schon wieder. Dann wäre es vielleicht den... Nein! Sie wissen doch meine... Schnauze! Entschuldigung. Warum schreist du denn den armen Mann so an? Ich hab nicht geschrien. Du schreist immer, wenn du nicht weiter weißt. Halt den Mund! Jetzt zum Beispiel. Entschuldigung. Ja, schon gut. Wir hätten eben nicht nach Brodenbach fahren sollen. Wer hat denn die Idee gehabt? Na, du! Du! Ausschließlich du! Du hast gesagt, warum fahren wir denn nicht mal nach Brodenbach? Aber wird ja noch mal fragen dürfen. Und wo hocken wir in diesem Tunnel? Warum nur? Weil das wenigstens wüsste. Hinter dem Ilmau-Tunnel hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Der Tunnel bleibt für kurze Zeit gesperrt. Na Gott sei Dank. Dass der Tunnel gesperrt ist? Dass es nur ein Unfall ist. Ach, mit Toten, Verletzten. Ja, eben. Die vorzuräumen braucht nun mal seine Zeit. Du scheinst froh zu sein. Ja, weil man absehen kann... Froh über Tod und Verletzte? Doch nicht darüber. Nein, die sind ja gleich. Oh, Marianne. Wie neulich, als du mir von den Menschenopfern der Kurztegen erzählt hast. In dem gleichgültigsten Gesicht der Welt. Ja, das ist mein Beruf. Gleichgültig zu sein? Herrgott, wer liest denn in jeder Zeitung am liebsten die saftigsten Mordgeschichten? Wer war denn neulich so fasziniert von dieser Frau, die ihren Mann aus dem Fenster geworfen hat? Aus dem 14. Stock. Ich habe Durst. Ja, das wissen wir. Von Durst gefasst. Ist ganz blau um die Lippen. Ach Gott, das ist ja doch immer. Mehr fällt dir nicht ein? Ja, was denn noch? Oh, ist dir natürlich gleichgültig, ob hier jemand verdurstet oder ob da vorn Menschen gerade verbluten. Alles ist dir gleichgültig, dass wir hier stecken, dass Oma fast krepiert. Was soll ich denn tun? Der Mann vorhin, der hat gebettelt, gefleht, der hat sich erniedrigt. Das hat ihm doch nichts genützt. Aber wenigstens versucht hat er. Ja, und was soll ich denn versuchen? Frag die dort vorne in dem Wagen, ob sie was zu trinken haben oder die hinter uns oder versuch wenigstens. Hallo, wir haben eine alte Dame bei uns. Sie hat Durst, verdurstet fast. Und wir auch. Wir fast noch mehr. Hätten Sie vielleicht nur einen Schluck irgendwas? Für Sie tun? Bitte? Ich will mich nicht aufdrängen, aber Sie sehen aus, als ob Sie Hilfe brauchten. Ja, nur etwas zu trinken. Nur? Großmutter verdurstet fast. Sieht man. Ist ja schon blau im Gesicht. Arme alte Dame. Der Zeit nicht mehr gewachsen. Doch, wer ist das schon? Was also darf es sein? Gin mit Tonic? Limonade? Sie kann uns was geben? Was Sie wollen. Mein Wagen ist groß. Oh, zu liebenswürdig, Frau... Gräfin Ibelo. Kühn, Doktor. Letzte meiner Art. Oder erste. Ach so. Doch, jetzt bringe ich Ihnen Ihre Limonade. Wirklich? Was? Wirklich noch eine Dame. Was für ein Wagen die hat. Chevrolet. Lass dir Ihre Karte geben. Wir schicken ihr Blumen, ja? Ja. Die Limonade. Oh. Frisch aus dem Ei. Wie wir das nur wieder gut machen können. Ihr Armband gefällt mir. Mein Armband? Pures Gold. Omas Hochzeitsgeschenk. Und nun retten Sie ihr damit das Leben. Ja, aber... Ruhe, Hund. Sieht ja schlimm aus, die Alte. Krepiert Ihnen noch. Ja, für etwas Limonade wollen Sie das Armband meiner Frau? Ein guter Kurs. Für Schmuck ist hier unten kein Bedarf, sehr wohl aber für Limonade. Ich opfere mich hier. Sie nutzen die allgemeine Not? Die Konjunktur. Der Herr dort vorn hat mir für einen Cognac seine Platinuhr gegeben. Auch ein Erbstück. Und seine Frau, ihre Saphir-Porsche, für Tee mit Zitrone. Sie plündern die Leute aus. Nicht in der Familie. Die Herren Ahnen auf ihren Raubritterburgen hielten es mehr mit den vorüberziehenden Kaufleuten. Ich habe mich der Zeit angepasst. Eine Burg ist keine Basis mehr. Man braucht einen Chevrolet, um die Straße im Auge zu behalten. Fortschritt eben. Das mobile Zeitalter. Also, Limonade gegen Gold? Ein guter Tausch. Niemals. Doch. Wir Frauen verstehen uns, meine Liebe. Das Armband. Die Limonade. Cheers. So kommt man zu einem Chevrolet. Wir hatten keine Wahl. Omas goldenes Armband. Was ist mit meinem Armband? Hat Marianne eingetauscht gegen Limonade. Wie damals nach dem Krieg. Da habe ich einen Teppich eingetauscht gegen 2 Kilo Butter. Kommt jetzt alles wieder. Trink, Oma. So kalt. Du lieber Gott. Dafür haben wir mit Gold bezahlt. Bin nicht mehr durstig. Nur müde. So müde. Na, dann trinken wir wenigstens. Cheers. Mitternacht. Wie? Muss schon Mitternacht sein. Ja, lange. Was denkst du? Nichts. Hast du ein Gesicht gemacht, als ob du denkst? Sah nur so aus. Sieht bei dir immer nur so aus. Dabei denkst du gar nicht. Hat mich früher mal beeindruckt, dass du zu denken scheinst, viel mehr als ich. Dass du irgendwann mal Geschichte studiert hast, während ich nicht mal die Handelsschule schaffte. Er sieht die Zusammenhänge, habe ich gedacht. Stimmt aber gar nicht. Das ist doch jetzt vollkommen gleichgültig, Mensch. Alles ist gleichgültig. Ob du Geschichte studiert hast oder nicht, ob ich nicht mal die Handelsschule geschafft habe. Das ist hier im Tunnel völlig gleichgültig. Den Zusammenhang, den sehen wir beide nicht. Ach, du bist völlig übermüdet, Marianne. Völlig fertig. Was ich bin, bestimme ich. Zieh mal. Was? Da drüben knacken 2 ein Auto auf. Wo? Da drüben. 2 Hütze. Na, es wird Ihr Wagen sein. Dann brauchen Sie doch nicht aufzuknacken. Sieh nicht hin. Aber wenn Sie doch einen Wagen aufknacken... Geht uns das nichts an. Außerdem wird er versichert sein. Wegen Raubmord, Brandstiftung. Ist doch nicht unsere Sache. Jetzt haben Sie den Kofferraum aufgebrochen. Du sollst nicht hinsehen. Sie wollen das Gepäck raus. Mach doch die Augen zu. Schleichen davon mit der Beute. Da klopft einer. Hör nicht hin. Da steht einer neben unserem Wagen. Kann ich beachten. 2. Die gehen schon wieder. Pardon für das Malheur. Was wollen Sie von uns? Etwas zu trinken. Wirklich nur. Wir haben nichts. Sie haben nichts. Umklammern Limonadenflaschen. Aber haben nichts. Schade. Sehr. Tut mir leid. Uns auch. Um Ihren Wagen. Wird beschädigt. Böswillig. Ist hoffentlich versichert. Lassen Sie das! Er hat Angst. Vor uns. Vor unseren Messern. Recht hat er. Tja, ein Messer im Reifen. Und er fährt nicht mehr. Der Wagen. Schlimm, wenn es dann weitergeht. Ausweglos. Nehmen Sie die Limonade. Sowieso nur noch ein Rest. Reicht fürs Erste. Sind bescheiden. Prost. Prost. Nur noch das Geld. Die Uhr. Die Ausweise. Ja, damit können Sie doch gar nichts anfangen. Viel sogar. Selbst mit dem Ausweis. Das zum Beispiel. Schade um das Dokument. Erschwert aber die Beschwerde. Wenn er sich beschweren will. Anzeigen werde ich Sie. Lieber nicht. Ihretwegen. Machen Sie nur lächerlich. Hat doch viel zu viel zu tun, die Polizei. Auch ohne uns. Tja. Die Straße fordert ihre Kraft. Der Verkehr. Die Autofahrer. Trunkene am Steuer. Kurvenschneider. Rücksichtslose Überholer. Sind alle viel gefährlicher als wir. Bedrohen Menschenleben. Wir nur die Wagen. Ich sah mal ein Kind ohne Kopf. Ich einen Greis ohne Beine. Waren unter die Räder gekommen. Hast du schon mal ein Kind geköpft? Du einem Greis die Beine zerschmettert? Nie. Sind nicht gefährlich, wir beide. Sind nur ein Ärgernis. Ein Ärgernis von vielen. Mir blieb nichts anderes übrig. Natürlich nicht. Deinetwegen. Meinetwegen. Wenigstens hat Oma nichts gemerkt. Sie schläft. Fest. Sollten wir auch tun. Aber wenn es plötzlich vorwärts geht. Geht nie mehr vorwärts. Irgendwann bestimmt. Das ist eine Endstation. 2:30 3:30 Nachts. Natürlich nachts. Bist du sicher? Ja, tagsüber heißt es 14 oder 15 Uhr. Kann sich in dem Jahr geändert haben. In welchem Jahr? Dass wir hier unten sind. Erst eine Nacht. Vielleicht schon ein Jahr. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch gar nicht 2:30 sondern schon viel später. Vielleicht ist davon auch gar kein Unfall, sondern die belügen uns. Ein paar Tote, ein paar Verletzte vorzuräumen, das dauert doch nicht ein volles Jahr. Eine volle Nacht. Auch eine volle Nacht dauert es nicht. Wir haben uns belogen. Aber warum denn? Vielleicht ist der Tunnel eingestürzt. Vielleicht ein Krieg ausgebrochen. Eine Seuche. Vielleicht ist die ganze Welt verseucht und man hat uns hierher gebracht zur Sicherheit. Oder wir sind Gefangene. Wir wissen es noch nicht. Du träumst. Vielleicht immer schon. Vielleicht leben wir gar nicht im 14. Stock, sondern woanders. In Brodenbach vielleicht. Wir waren nie in Brodenbach. Ich schon oft. Immer wenn Oma davon erzählt hat. Jetzt die Luisenkirche und das Brodenbacher Schloss. Die Straßen sind noch mit Kopfstein gepflastert. Und den Markt und den Fachwerkhäuser. In einem von ihnen leben wir. Wir leben im 14. Stock. Jetzt leben wir hier. Oh, gar nicht schlecht. Eigentlich. Nicht schlechter als im 14. Stock. Ach, du fantasierst. Ich finde mich ab. Wie immer. Was zu trinken brauchten wir jetzt. Auch zu essen. Ob die da drüben was haben? Die geben uns nichts. Und nehmen wir es uns. Na, wie denn? Das ist doch ganz einfach, ein Auto zu knacken. Der Verkehrsstau hält an. Es wird Geduld empfohlen. Schmeckt gut. Thunfisch. Wein dazu? Ach ja, Ruten aus dem Süden. Aus dem K6 da drüben. Hatten 4 Flaschen im Kofferraum. 2 ließ ich den Leuten. Redlich. Da können sie auch immer holen. Gemerkt, haben die nichts in ihrem K6. Aha, die wollten nichts merken. Feiglinge. Prost. Prost. Jetzt ist es hier. Obst. Sehr gesund. Alles aus dem fetten Wagen, ne? Hatten wir genug davon. Und teilten mit dir. Freiwillig. Brauchte nur mit dem Wagenheber zu spielen. Ja, du siehst aus wie ein Bandit. Ja, ich bin ja auch einer. Der da in dem Sportwagen, der war nett. Was, zu dir? Nicht zu ihm. Käfer hat er zu mir gesagt. So, dem schlage ich den Schädel an. Bezahlt er damit Zigaretten? Schmeckt gut. Beruhigen. Die Kostigen, die haben also in Höhlen gelebt. Jahrhunderte. Haben da Häuser gebaut? Ja, ganze Paläste. Mir genügt schon ein Haus. Kann schließlich nicht ewig in diesem kleinen Wagen leben. Einen größeren brauchen wir. Den Buick dort zum Beispiel. Den übernehmen wir, wenn der Besitzer stirbt. Also ist gemütlich. Na, wovon leben wir? Vielleicht braucht die Gräfin angestellt. Ach, ich bin doch kein Kaufmann. Das ist eben umgeschult. Und du? Ich bleib, was ich bin, Hausfrau. Hüte das Heim, unsere kleine heile Welt. Ja, beim Dessert, die Herrschaften. Wo wollen Sie etwas haben? Ja, habe schon. Arbeitsessen mit dem Dicken. Was? Arbeitsessen? Ja, haben uns mal ausgesprochen. Geht doch nicht so weiter hier im Tunnel. Sind Frau Räuber nicht sicher, werden selber welche. Das schlimmste Chaos überall. Es geht doch einfach nicht. Wir müssen Ordnung schaffen. Nichts als Ordnung. Ordnung! Sie stimmen zu? Unbedingt. Gut so. Die positiven Kräfte dieser Zeit müssen sich zusammenschließen. Ja, und das sind Sie doch, nicht wahr? Eine positive Kraft. Nur ein Sonntagsfahrer. Ja. Macht jetzt nicht. Tut mir ja auch leid, dass ich neulich das vom Baumeln sagte. War wohl mir ein Scherz. Pardon. Bitte. Eine Basis brauchen wir, darauf kommt es an. Dort hinten in der Schlange steht eine Kolonne vom Landschutz. Der Dicke verhandelt gerade mit dem Hauptmann. Prima, Jungs, die helfen uns, eine provisorische Verwaltung zu bilden. Mit allen Vollmachten. Das Tunnelkomitee. Sind dazu eingeladen, Herr Nachbar. Oh, danke. Zunächst verhängen wir den Ausnahmezustand, dann kommt die erste Verordnung. Welche? Dass allen Wagen die Räder abmontiert werden. Wozu denn das? Na, wegen der Moral. Wird doch ruiniert von dem Gefühl, dass es gleich weitergeht. Geht vielleicht ja auch mal weiter, aber im Augenblick ist das Utopie. Und wir müssen Realisten sein. Bravo. Danke, Gnädigste. Hat erst keiner mehr die Hoffnung, plötzlich starten zu können, formieren wir uns alle wie von selbst einer einzigen Gemeinschaft. Jawohl. Ja, und die kann man dann lenken, mit ihr Ordnung schaffen. Sehr vernünftig. Also, fangen wir gleich an. Vielleicht mit dem Kerl dort im Sportwagen. Na? Lieber nicht. Guter Kunde von mir. Hat gerade seinen Flitzer gegen Wasserschäden versichert. Außerdem muss das Komitee ein Beispiel geben. Ich nehme mir meine Karre. Gut. Oder ihre. Besser noch. Na, lieber ihre. Das ist nicht so günstig, wenn man überlegt. Ich meine, wenn es doch plötzlich weitergeht, dann steht mein Wagen plötzlich ohne Räder. Ja, meiner auch. Ja, aber ich stehe weiter vorn, nicht? Wäre also viel zu gefährdet. Nein, also fangen wir mit Ihrem Wagen an, dann kommt meiner an die Reihe und so weiter und so weiter und so weiter. Gut, einverstanden. Ja, es wird natürlich Ärger machen, aber daran werden wir uns alle hier gewöhnen müssen. Ist ja schließlich ein Notstand. Der hat sein besonderes Gesetz. Werden Sie dann historisch begründen? Bin ich ja gewohnt. Das wäre das erste Rad. Und nun das zweite. Genügt dir nicht eines? Wo hilft der Mann schon? Ich helfe ja. Schiss mir nur rum. Das ist ja alles nur ein Übergang. Müssen nur sehen, dass wir daraus lernen. Es darf doch nicht umsonst gewesen sein. Die Zeit hier unten. Schluss mit dem Unfug, dass alles immer schneller wird. Straßen immer voller. Dass es so weit kommt wie hier. Es war doch lächerlich, was man bisher dagegen tat. Sicherheitsbestimmung, Sturzhelme, Beinschienen. Diese Zäune entlang der Autobahn, elektrisch geladen, ist doch alles lächerlich. Hat doch nichts genützt. Aus sich selbst heraus muss der Mensch begreifen, dass er nicht einfach vor sich hinrasen kann. Hier ist es. Ich sage, Schluss mit dem großen Egoismus. Plastike! Was ist denn? Hör doch mal! Ach Gott, ich bin beschäftigt. Aber das Geräusch! Das ist ein Motor! Ein Motor. Viele Motoren! So, nun noch das dritte Rad. Geht weiter! Wie? Scheint weiter zu gehen! Ich muss zu meinem Bade, aber... Geht weiter! Aber und das Rad hier, die Räder, die... Geht weiter, nicht weiter! Ihre Behalte! Bodenbach. Muss Bodenbach sein. Scheußlich noch immer. Das gleiche alte Nest. Grau in Grau. Warum man nur dorthin fahren muss, ist doch genauso wie früher. Nur der Verkehr nimmt ständig zu. Polizeibericht liegt nicht vor.